Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Das sächsische Riesa, das stand in den vergangenen Tagen ziemlich im Rampenlicht, weil dort eben die AfD ihren Europaparteitag abhält. In der knapp 35.000 Einwohner großen Stadt zwischen Dresden und Leipzig, da fühlte man sich offenbar sehr willkommen. Zwar beteiligten sich am Wochenende auch so rund 1.000 Menschen an einem Protest gegen die AfD, doch in Riesa selbst, da hatten bei der letzten Bundestagswahl fast jeder Dritte für die Partei gestimmt. Warum die Sympathie dort so groß ist, Alexandra Gerlach hat für uns dort einmal nachgefragt. Wer sich der Stadt mit dem Auto nähert, sieht schon von weitem einen markanten, massigen, spitz zulaufenden Kirchturm, der sich aus der Ebene erhebt. Unweit davon einige Hochhäuser. Hier in Riesa wohnt Uhrmachermeister Manfred Kuge. Er ist Jahrgang 1942 und stammt aus einer stolzen, ehemals schlesischen Uhrmacherdynastie. Das sind noch Klänge, ne? Die Tonfedern, das sind ja Tonträger, wo ein Hammer drauf liegt, das kriegen die nicht mehr hin. So ein Klang, der so lange nachhalten. Manfred Kuge hat an einer hohen Uhrmacherwerkbank Platz genommen und schaut verzückt auf eine mit hängenden Uhren übersäte Wand in seiner kleinen Werkstatt. Im Oktober wird der gebürtige Schlesier sein 50-jähriges Betriebsjubiläum in Riesa feiern. Riesa war ja vor der Wende eine Industriestadt. Wir hatten an die 50.000 Einwohner und sind zurzeit 38.000 Einwohner. Riesa war geprägt von dem Stahlwerk. Die hatten 12.000 bis 15.000 Beschäftigte. Die Stadt war belebt, waren viele junge Leute und es zogen auch aus anderen Gebieten der ehemaligen DDR nach Riesa, weil eben Arbeit vorhanden war. Von den einst 16.000 Bewohnern in seinem Stadtteil ist nur die Hälfte geblieben. Vor allem junge Menschen sind weggezogen, in den Westen gegangen, mangels Perspektive in der Heimat, sagt Manfred Kuge bedauernd. Nach der Wende hat sich vieles getan. Die Großbetriebe wurden abgewickelt. Riesa galt als Stadt der Stahlwerker und war stolz auf diese Tradition. Selbst der traditionsreiche Fußballverein trug den Stahl im Namen. Niemand konnte sich 1989 vorstellen, dass das Werk geschlossen werden könnte, erinnert sich der Riesaer Diakon und Sozialarbeiter Andreas Näther in seinem Büro am Riesaer Hafen. Also ganz kurz nach der Wende hatte ich den Eindruck, da wurde das noch gar nicht begriffen. Und merkte ich bei einigen noch so diesen Stahlwerkerstolz. Nee, also wir werden doch gebraucht. Und ein Vierteljahr später hingen die schwarzen Fahnen an der Lauchhammer Straße, also aus den Werksfenstern heraus, wo es dann deutlich wurde, dass letztendlich das Werk abgewickelt wird. Der Umbruch habe tiefe Wunden bei den Menschen geschlagen, die teilweise bis heute fortwirkten, meint Andreas Näther rückblickend. Nach der Privatisierung und Restrukturierung blieben gerade mal 4.000 Arbeitsplätze in dem verkleinerten, modernisierten Stahlwerk übrig. Das heißt, 9.000 haben einfach schon ihre Arbeit verloren, also mussten einfach dann durch große Maßnahmen, Umschulungen und diese Abfederungsmaßnahmen, ABM und so weiter, Vorruhestandsregelung, schon ihre Biografie brach irgendwie plötzlich um. Auch die anderen weit kleineren Riesaer Großbetriebe wie die Nudelfabrik, das Reifenwerk, die Zündholzherstellung und das Heizkörperwerk wurden privatisiert und umstrukturiert, verschlankt und neu ausgerichtet. Überall fielen Arbeitsplätze weg. Natürlich hat die Stadt ein Stück Identität verloren, wenn die Stahlindustrie wegbricht. Das hat ja eigentlich erst Riesa zur Stadt gemacht. Die Lage schien hoffnungslos. Riesa drohte in eine Depression zu verfallen und Hilfe war nicht in Sicht. Der Aufbau Ost war zwar in vollem Gange, doch eine zündende Idee für Riesa gab es nicht. Die entwickelte dann Wolfram Köhler, ein ehemaliger Liedermacher, Tausendsasser und visionärer Kommunalpolitiker. Der junge Beigeordnete für Sport, Schule und Kultur erkannte früh, dass Riesa sich neu erfinden muss. Riesa sollte Sportstadt werden. Schon 1999 wurde mit der Sachsenarena, einer großen modernen Vielzweckhalle, der Grundstein gelegt. Ein genialer Schachzug, sagt Stadtrat Andreas Krake. Riesa war mit einer der ersten Städte, die eine Riesenveranstaltungshalle gebaut haben, wo man gesagt hat, für Riesa. Aber was wir dadurch für einen Bekanntheitsgrad erwirkt haben, was wir jetzt nach vielen Jahren immer noch für Leute nach Riesa locken. Und auch mit dieser Sportidee, muss ich sagen, das ist eine Idee gewesen, die dann später zu Olympia reifen sollte. Das sind Hirngespinste, sag ich mal, aber toll. Die Olympischen Spiele kamen zwar nicht nach Riesa, wohl aber viele herausragende Sportereignisse, wie die Weltmeisterschaften der Sumo-Ringer, der Junioren-Sportakrobaten, Box-WM-Kämpfe und vieles mehr. Ganz Europa sprach über diese Sportevents. Und heute? Spielen große Sportveranstaltungen dort kaum noch eine Rolle. Stattdessen gerät die Sachsen-Arena in den Fokus der Medien, weil dort seit 3 Tagen die AfD ihren Parteitag abhält. Am Samstag haben in Riesa etwa 1000 Menschen gegen die AfD demonstriert. Aber es gibt auch zahlreiche Befürworter in der Stadt. Bei der letzten Bundestagswahl hat jeder Dritte für die AfD gestimmt. Nachfrage bei Uhrmachermeister Manfred Kuge, der sich seit Jahrzehnten parteilos für die SPD in der Kommunalpolitik einsetzt. Frust. Frust ist das. Und die Leute sind mitunter nicht mal selbst mit sich zufrieden. Man sieht und hört sie an Gesprächen jetzt. Urlaub ist vorrangig, das genießen sie alle. Sie können eigentlich nur rummeckern, aber einbringen tun sie sich auch nicht. Geschickt greife die AfD bürgernahe Themen auf, ohne konkrete Lösungen anzubieten, meint auch Sozialarbeiter Andreas Näther, der sich ehrenamtlich im Riesaer Appell engagiert, einer Initiative zur Stärkung der Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auch er sieht die politische Entwicklung in seiner Stadt mit Unbehagen. Wenn man es jetzt mal vergleicht weltweit, geht es doch grundsätzlich den meisten gut. Aber trotzdem ist irgend so ein psychisches Gefühl da, nicht wahrgenommen zu werden. Die Bürger selbst zu befragen, warum die AfD in Riesa so viel Rückhalt findet, ist schwierig. Nur wenige Passanten in der Innenstadt sind bereit, ein Interview zu geben. Ich denke mal, die Leute, entweder sind sie, ja, ob sie sich nie richtig informieren oder ob sie dann einfach zu unzufrieden sind und dann, ich denke mal, das ist die Hauptursache. Also politisch brauchen sie mich nicht fragen. Interessiert mich gar nicht. Tut mir leid. Für die Stadtväter und Menschen wie Kuge, Näther und Krake, die sich seit Jahren für Riesa engagieren, ist die unterschwellige Unzufriedenheit vieler Bürger ein Ärgernis. Vieles sei erreicht worden, sagen sie. Die Stadt stehe recht gut da, mit einem guten wirtschaftlichen Mittelstand. Man werbe nun um junge Leute, die sich einen Hausbau in und um Dresden nicht leisten können. Neue Baugebiete seien ausgewiesen und die Schulen frisch saniert. Nur manche Bürger merkten das noch nicht. Es wird politisch in diesem Herbst und spannend, denn in gleich 3 ostdeutschen Bundesländern stehen Landtagswahlen an. Und das könnte die bestehenden Machtverhältnisse in Sachsen, Brandenburg und Thüringen ganz schön durcheinanderwirbeln. Kann doch die AfD mit Wahlergebnissen jenseits der 20% rechnen und damit in mancher Fraktion stärkste Kraft werden? Und ob man dann bei der Regierungsbildung noch an ihr vorbeikommt, das ist dann fraglich. Fakt ist, im Osten wählen vor allem Männer die AfD. Ihre wütenden Gesichter, die kennt man von Demonstrationen in Dresden, Erfurt oder auch Chemnitz. Aber auch in kleinen Städten gehen sie auf die Straße. Was sie antreibt? Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard hat darauf Antworten. So, viele von euch sind enttäuscht worden. Manche von euch haben Wut im Bauch und Mut im Herzen. Einige haben vieles verloren. Andere befürchten, dass sie noch mehr als Hab und Gut verlieren können. Es ist der Montagabend nach dem ersten Advent. 200 bis 300 Menschen stehen auf dem Holzmarkt in Arnstadt, einer kleinen Stadt zwischen Erfurt und Ilmenau. Ihre erste Demonstration hier am Ort hat die AfD nicht zufällig auf diesen Platz gelegt. Hier haben sich auch 1989 die Menschen zusammengefunden, um gegen die SED-Herrschaft zu demonstrieren. Damals mit dabei war nach eigenen Angaben auch Olaf Kießling. Wir brauchen kein betreutes Denken von oben. Und wir haben auch als DDR-Bürger gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Daher lassen wir uns die freie Meinung und das Wort nicht verbieten. Egal, wer hier schreit und ruft. Olaf Kießling ist ein Hinterbänkler in der AfD-Fraktion im Erfurter Landtag. Die Menschen um ihn herum sind meist in seinem Alter über 50. Und die meisten von ihnen sind Männer. Etwas seitlich stehen ein paar jüngere Männer und Frauen. Einer trägt das Zeichen von Thügida auf der Jacke, einer rechtsextremen Vereinigung, zu der die AfD offiziell auf Distanz geht. Wir wollen, dass der Himmel über unsere Heimat strahlend blau wird, weil es um alles geht, was uns gut und wertvoll ist. Ich sage es deutlich, wir sind keine Ausländerfeinde, wir sind Inländerfreunde. Wir schaffen das nicht! Zwei freundliche Männer um die 60 hören genau zu. Sie stimmen mal zu, mal widersprechen sie den Rednern. Die beiden, Tino und Gerd nennen sie sich, erzählen, dass sie keine AfD-Mitglieder seien und sich auch anhören, wenn Gregor Gysi redet. Mich macht es einfach nur traurig, dass die Leute hier im Endeffekt nicht begriffen haben, was nach der Wende passiert ist. Die Gewerkschaften haben schön die Löhne in Deutschland gedrückt, in Ostdeutschland. Die westdeutschen Kollegen haben wesentlich mehr bekommen. Natürlich haben sie erstmal alle Betriebe kaputt gemacht, haben das über diese damals Treuhandanstalt. Die brauchen sich überhaupt nicht wundern, warum sie die erste damals erschossen haben. Die brauchen sich überhaupt nicht wundern. Es war eigentlich nur eine Frechheit, was sie getrieben haben. Dann haben sie die Betriebe für ein Apfel und ein Ei wieder aufbauen können, haben Fördermittel gekriegt und können dann immer wieder Geld verdienen, die Fabrikbesitzer. Die Fabrikbesitzer sind ja gar nicht mehr. Wie heißen das heute? Heute sind es Aktionäre und ja, alles Mögliche. Meistens 80% aus dem Westen sind mit da. Es geht doch nur um eins. Gleichheit in Ost und Westen. 1989, als sich alles wandelte, war Tino Elektronikingenieur in Lobenstein. So, und dann standest du da, hast nichts mehr gekriegt, gar nichts. Dann hast du dich selbstständig gemacht, haben wir jetzt die Bekannten, die man aus dem Westen hat, und die erzählen dir, du kannst das so machen, kannst das so machen, kannst das so machen, hast dich verschuldet. Naja, äquivalent die haben bei sich dir. Aber dann schnell verkrochen, gell? Und haben sich ja ganz schnell verkrochen, das und da war ja, nämlich alles weg. Ja, so, und wir standen da wie die kleinen Deppen. Sein Freund Gerd springt ein. Ich habe auch studiert, habe ein Hochschulstudium mit Abschluss, mit Diplom, gell? Und dann wurde das nicht anerkannt. Da haben wir mit Kommilitonen darum gekämpft, dass unser Studium überhaupt anerkannt wurde. Gell? Und dann musste man sich ganz einfach umorientieren. Dann hat man Flexibilität vom Feinsten gelernt. Ne? Ich kann fast in jeder Branche arbeiten. Ja? Man hat sich immer wieder angepasst. Ja? Anpassung. Was hat man der DDR vorgeworfen? Wer sich alles anpassen wollte? So, heute muss ich mich nur noch anpassen. Ich habe schon Siliziumkristalle gezogen, ich habe schon vieles gemacht. Ja? Warum? Ich habe mich angepasst. Die Leute in der Breite wollten tatsächlich völlig unüberlegt auch diesen Anschluss. Ja, sie haben sich im Grunde in eine Enttäuschung hinein manövriert, die dann natürlich ab 94, 95 kam. Jens Sprenger ist ein paar Jahre jünger als die beiden Ingenieure. Der liberal-konservative Werbefachmann, Publizist und langjährige Kommunalpolitiker ist Mitglied der AfD, weil er viele programmatische Ziele der Partei teilt. Und er leidet unter ihr, unter ihren Extremisten, vor allem aber unter ihrem Landesvorsitzenden in Thüringen, Björn Höcke. Aber Sprenger versteht den Zorn der Menschen im Osten. Also diese Erwartungshaltungen, die aufgebaut gewesen sind, dass man im Grunde die Vorzüge der ehemaligen DDR mit den Vorzügen der Bundesrepublik verbinden kann, dass diese Verbindung gelingen könnte. Diese Enttäuschung setzte dann 94, 95 ein. Man hat dann eben tatsächlich erkennen müssen, dass sich das Einlassen auf ein freiheitliches System natürlich auch damit verbindet, dass man verstärkt Eigenverantwortung übernehmen muss. Die Wut auf den ostdeutschen Straßen hat einen Vorläufer. 1993, als der Umbau und die Abwicklung der DDR-Industrie im vollen Gange waren, gibt es plötzlich Widerstand. In Bischofferode, im Norden Thüringens, wehrten sich 700 Bergarbeiter gegen die Stilllegung ihres rentabel arbeitenden Kalischachts. Es ist ruhig geworden in Bischofferode nach den Protesten 1993. Die Stille wurde erkauft durch Geld und Resignation. Heute, 25 Jahre später, kocht die Wut im Osten wieder hoch. Warum jetzt? Jens Sprenger hat eine Erklärung. Den Ostdeutschen wurde 1989/90 im Grunde eine Anpassungsleistung abverlangt, die fast nicht zu erbringen gewesen ist. Jetzt spüren viele Ostdeutsche, dass ihnen wieder eine Anpassungsleistung abverlangt wird, die die letzte in ihren Auswirkungen noch übersteigen könnte, dass dieser Anpassungsdruck, der damit verbunden ist, sie eventuell jetzt wiederum komplett überfordern könnte. Denn den letzten Anpassungsschock haben sie im Grunde noch nicht so richtig verarbeitet. Der Widerstand gegen Zuwanderung, gegen die Zumutungen und Freiheiten der Globalisierung, gegen eine Politik, die sich lange als alternativlos bezeichnet hat, führe zu einer Art Retraumatisierung. Die wesentliche Frage, warum sind die Ostdeutschen eigentlich die ganzen Jahre so friedlich, so ruhig und so duldsam gewesen, hat mit Sicherheit auch sehr viel damit zu tun, dass man ihnen im Grunde gesagt hat, pass auf, du bist jetzt hier in einer neuen Gesellschaft angekommen und jetzt musst du dich hier bewähren, zeig, was du kannst. Dass diese Rahmenbedingungen für viele im Grunde auch nicht zu bewältigen gewesen sind, das hat man ihnen natürlich nicht gesagt. Und das führt natürlich dazu, dass viele jetzt in ein Alter kommen, wo sie sehen, dass ihnen die Option, sich positiv in dieser Gesellschaft zu verwirklichen, nicht mehr gegeben sind aufgrund des Alters. Und die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist also die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens. Nicht von oben nach unten, nicht von jung nach alt, sondern von innen nach außen. Kapitalismus, Ausbeutung, Verteilungsgerechtigkeit sind für den Rechtsaußen in der AfD Björn Höcke keine Themen, sondern nur noch wir und die. In seinem Rentenkonzept gibt es höhere Rentenzahlungen für deutsche Staatsbürger. Im Osten kommt er damit gut an. Denn sein Konzept belohnt eine Identität, der sich alle Anhänger sicher sein können und die man ihnen, anders als die Würde oder den Respekt, nicht nehmen kann. Sie sind Deutsche. Und noch etwas kommt dazu, meint der parteilose Sozialdemokrat und Sozialwissenschaftler Peter Ralf Spierek. Die rechtspopulistischen Parteien sind in hohem Maße männlich dominierte Parteien. Die gut qualifizierten Frauen, die vielleicht auch andere demokratische Strukturen mitprägen könnten, die sind häufig weggewandert. Und zurückgeblieben sind die ostdeutsche Variante des Angry White Man. Bei Wahlumfragen ist bei den Männern im Osten die AfD inzwischen stärkste Partei. Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Björn Höcke ruft zur Mannhaftigkeit auf, vielleicht auch in Reaktion auf die Zuwanderung junger, dynamischer Männer aus dem Süden. Tino und Gerd auf der Demonstration haben zum Thema Flüchtlinge eine sehr klare Meinung. Kein Mensch, der im Krieg leben soll, ja, niemanden würde ich das versagen, kann ich nicht in eine friedliche Gegend kommen. Na gerne. Nur das ist ja völlig aus dem Ufer gelaufen. Ja. Mittlerweile kommen hier Menschen, die eben aus armen Regionen dieser Welt ganz einfach hierher kommen, ja, legen sich in die soziale Hängematte. Und da muss man sich nicht wundern, wenn sich Menschen plötzlich umorientieren, ja, und sagen, was sagt jetzt die AfD? Und ich sage euch ganz deutlich, wir sind keine Nazis, wir sind rechtschaffende Bürger, die unsere Zukunft positiv gestalten wollen und unsere Welt vor Schaden bewahren wollen. Ein Land, ein Volk, ein Führer. Ein Land, ein Volk, ein Führer, ruft einer aus der Thügida-Ecke, nicht allzu laut, aber doch vernehmbar. Es ist nicht der Tenor der AfD-Kundgebung in Arnstadt, aber es widerspricht auch niemand. Mir scheint es manchmal so zu sein, dass viele Ostdeutsche in ihrer Seele so gekränkt sind aus den letzten Jahrzehnten, dass sie jeden Strohhalm ergreifen und bereit sind, sich jeder politischen Meinung anzuschließen, wenn ihnen angeboten wird, dass sie in ihren Sorgen und Nöten ernst genommen werden. Und wenn ihnen angeboten wird, dass es, egal wie auch immer diese Lösung aussehen könnte, eine andere Zukunft angeboten wird. Ja, die Parole »Hol dir dein Land zurück« ist eine geniale politische Parole, weil sich in sie alle Verlustängste projizieren lassen, die Menschen in den neuen Bundesländern gemacht haben. Weil sie ihre eigene individuelle Lebensgeschichte und ihre eigenen sozialen Verwundungen in dieses Angebot einer großen Erzählung integrieren können. Was ist da los in Sachsen? Das fragen sich oft die Menschen aus den alten Bundesländern. Und viele Sachsen, die sind genervt von dem schlechten Image ihres Landes. Und aus Sorge um die Demokratie in ihrem Land haben sich jetzt in Leipzig Bürgerinnen und Bürger in einem überparteilichen Bündnis zusammengeschlossen. Mit ihrem Aufruf 2019, da wollen die Initiatoren heute Abend viele hunderte Menschen auf die Straße locken und mit ihnen eben für ein weltoffenes Leipzig demonstrieren. Mit dabei ist auch die Kabarettistin Katrin Hart, die seit 50 Jahren Mitglied bei den Leipziger Akademikern ist. Frau Hart, warum unterstützen Sie denn eigentlich dieses Bündnis? Na, mich bewegt das natürlich sehr, dass wir im Augenblick gar nicht vorankommen mit der breiten Diskussion über demokratische Bemühungen der Menschen. Also es gibt viele Leute, die sind genervt von dem, was hier ringsherum passiert, an Hass, an Wut, an Gewalt. Und trotzdem bleiben sie da zu Hause und es gibt keinen Aufschrei. Es gibt nicht das Bemühen von einzelnen, ich sage jetzt mal auch unbekannten Leuten, dass sie sagen, ich will jetzt irgendwo mal mich verständigen, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Aber was letztlich wollen Sie denn dann erreichen? Sie sagen, Sie wollen auf die... Es ist jetzt keine Demo, die irgendwas erreichen soll, sondern das ist ein Aufruf, so heißt es ja auch. Und wir machen das sozusagen mit dieser Veranstaltung publik. Und dann wollen wir uns zusammenfinden in verschiedenen Formen der Auseinandersetzung oder des Gespräches und miteinander darüber reden, was machen wir denn jetzt? Wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Erfahrung. Wir wissen doch, was man besser nicht macht, damit dieser, gibt es so einen wunderbaren Begriff, den ich neulich hörte, damit in unserer Gesellschaft dieser humane Atem erhalten bleibt, dass wir den nicht verlieren. Das kann doch nicht sein, dass wir uns von Gewalt und ethnischen Auseinandersetzungen, Recht des Stärkeren beeindrucken lassen. Da haben wir doch wirklich schon eigentlich sehr viel gelernt. Vielleicht fehlt manchen auch das historische Begreifen. Das kann sein, dass das eben in der jüngeren Generation einfach nicht so verwurzelt ist. Was die Schulen angeht, ist ja da auch einiges verloren worden, was vielleicht nötig wäre, wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, Sie wollen nach der Demo sich quasi in einzelnen Gruppen zusammenfinden und wollen miteinander diskutieren. Aber wie wollen Sie denn die erreichen, die... Ja, das ist immer das Problem. Da haben Sie völlig recht. Es ist eigentlich, dass man die Aufmerksamen und die vielleicht noch ein paar Leute mitbringen oder auch ansprechen, stärkt und ihnen sagt, guck in deinem Umfeld, vielleicht findest du hier bei uns Argumente, dass du dich solchen Auseinandersetzungen stellen kannst und nicht schweigend einfach weggehst. Aber wo, glauben Sie, hapert es denn im Demokratieverständnis? Ich meine, man hat es ja in der Schule gelernt, es gibt die Landeszentrale für politische Bildung. Also wenn man will, kann man ja verstehen, was bedeutet Demokratie und vor allen Dingen, was bedeutet es, wenn man in einer Demokratie lebt, was bedeutet es auch für den Einzelnen, eben Verantwortung zu übernehmen. Woran, glauben Sie, hapert es aber noch bei so vielen, dass die einfach ein anderes Demokratieverständnis haben oder zumindest dieses Demokratieverständnis ablehnen? Da hat sich über die Jahre etwas angestaut. Das haben wir, da sage ich bewusst wir, weil das auch wir, die wir demokratisch wirkende, aktive Menschen sind, wir haben das nicht richtig beachtet. Viele Menschen haben Verluste verzeichnen müssen nach der Wende, besonders eben im Osten. Ich bin ein bisschen dagegen, dass man diese Ostgenese jetzt hier so ausbreitet. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber nur ist es nun mal so, dass wir hier in Sachsen eben besonders viele Menschen haben, die unzufrieden sind und die das eben verstärkt nach außen tragen. Und die haben in ihrer Biografie wahrscheinlich auch verschiedene Etappen durchlebt. Die eine Etappe war nach der Wende gleich. Ja, die haben ihre ganze Perspektive verloren. Die haben das verloren, was ihre Arbeit vielleicht war, was Wert hatte. Das ging ja auch gleich bis zur Sparkasse und sonst wie, bis zu den eigenen Konten. Also das war ganz schön was die Ostdeutschen da eingezahlt haben. Und ich habe nicht oft von westlicher Seite gehört, dass da Respekt für solche Leistung da war. Und die andere Sache ist, jetzt ist die Gesellschaft wieder im Umbruch. Der Kapitalismus hat sich noch eine Runde weitergedreht. Globalisierung, was erst so ein Heilsbringer war, das ist jetzt die Gefährdung vieler Arbeitsplätze, wieder die Gefährdung von Biografien. Da müssen Leute neu lernen, was Internet angeht, neue Begrifflichkeiten, diese ganze Gender-Sache. Das ist doch für die Menschen nicht einfach, das alles in einem Leben immer wieder mit Umbrüchen zu verkraften. Und da denke ich schon, dass man Zivilisation, Menschenwürde und Demokratieverständnis, dass das einfach nicht gesetzt ist, sondern dass man sich immer wieder dafür einsetzen muss. Und sonst funktioniert das einfach nicht. Viele Menschen, Sie haben das gerade schon angesprochen, fühlen sich ungerecht behandelt. Das fängt ja auch vielleicht schon mit dem Agieren damals der Treuhand nach der Wiedervereinigung an. Also die war ja für die Marktwirtschaft im Schnelldurchgang zuständig. Vielleicht war das ja auch für viele einfach zu schnell. Aber hätte man es besser machen können? Also dem Großteil der Gesellschaft geht es gut. Und einem ziemlich großen Teil davon geht es noch mal wesentlich besser. Richtig ober sehr gut. Und ich spüre manchmal überhaupt nicht, dass die Menschen, denen es wirklich gut und sehr gut geht, dass die wollen, dass es in dieser Gesellschaft ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, dass man für den anderen da ist, dass man die Augen offen hält für Sorgen und Ängste. Und im politischen Bereich habe ich eben auch diesen Blickwinkel. Es gibt einfach diese Anstrengung auf allen Gebieten, also dass man Dieselgeschichte, Straßenbau, die Braunkohlengeschichte, Netzausbau, die Deutsche Bahn, da gibt es halt tausend diese Faktoren, da stellen die Leute Fragen und die werden immer vertröstet. Und es kommen einfach keine Antworten und zu wenig Aktionen, damit sie spüren, hier geht es wirklich vorwärts. Und das wollen die gewählten Vertreter, die unsere Regierung ausmachen, auch wirklich bewirken. Und ich sehe sie auch zu wenig unter den Menschen. Also hier unser Ministerpräsident Kretschmann, der gibt sich ja jetzt gerade alle Mühe. Aber ich merke irgendwie, der ist irgendwie ein Vorbild und ein Fanal. Aber wer folgt ihm? Das ist anstrengend eben und das macht einen mürbe natürlich auch, klar. Also das war jetzt ja ein Appell an Politiker, dass die eigentlich zu wenig tun, zu wenig vermitteln, zu wenig erklären. Das haben die Politiker ja erst begriffen bei der letzten Wahl, als auf einmal die AfD mit so hoher Prozentzahl in den Ergebnissen manifestiert war. Also, dass die Fragen zu wenig gestellt wurden, was bewegt denn die Leute wirklich? Und es ist ja auch so, die politischen Kräfte, die bewegen sich doch gar nicht mehr unter den Leuten. Die fahren mit ihren Autos, die fahren vielleicht mal mit der Bahn, aber da haben sie ja Bahncard Gold, erster Klasse, sind also weit weg. Die Reallöhne sind in den letzten 15 Jahren um 2% gestiegen, die Diäten um 12. Also das sind alles Verhältnisse, das verstehen viele Leute nicht, wenn sie um sich rumjucken, weil dort eben das Internet nicht geht und die Busverbindung nicht mehr existiert. Und da können wir uns doch nicht wundern, dass die, wenn die Lebensverhältnisse so auseinanderdriften. Frau Hart, vielen Dank für den Appell. Ich hoffe, er wird auch gehört. Ja. Ich denke, ich hoffe auch. Herzlichen Dank.